Und als wir für ihn den Tod bestimmt hatten, wies sie auf sein Ableben nur das Tier der Erde hin, das seinen Stab fraß. Als er dann niederstürzte, wurde den Gin klar, dass sie, wenn sie das Verborgene gewusst, nicht weiter in der schmachvollen Strafe verweilt hätten.